Erster Jahwe sagte zu Mose, du bist für den Pharao wie ein Gott. Dein Bruder Aaron spricht für dich. Zweiter sag Aaron alles, was ich dir befehle. Aaron sagt es dem Pharao. Der Pharao soll die Israeliten gehen lassen. Dritter aber ich mache den Pharao stur. Ich werde viele Wunder in Ägypten tun. Vierter der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann zeige ich den Ägyptern meine große Macht. Ich führe mein Volk aus Ägypten heraus. Fünfter die Ägypter werden erkennen, ich bin Jahwe. Ich zeige meine Macht und befreie die Israeliten. Sechster Mose und Aaron taten genau das. Sie gehorchten Jahwe. Siebter Mose war 80 Jahre alt. Aaron war 83 Jahre alt. Das war ihre Zeit beim Pharao. Achter Jahwe sprach wieder zu Mose und Aaron. Neunter der Pharao will vielleicht ein Wunder sehen. Dann soll Aaron seinen Stock vor den Pharao werfen. Der Stock wird eine Schlange. Zehnter Mose und Aaron gingen zum Pharao. Aaron warf seinen Stock hin. Der Stock wurde sofort eine große Schlange. Elfter der Pharao rief seine klugen Männer und Zauberer. Sie machten das Gleiche mit ihrer Zauberei. Zwölfter jeder warf seinen Stock hin. Die Stöcke wurden Schlangen. Aber Aarons Stock fraß ihre Stöcke auf. Dreizehnter der Pharao blieb aber stur. Er hörte nicht auf sie. Jahwe hatte das schon vorher gesagt. Vierzehnter Jahwe sagte zu Mose, der Pharao ist hartnäckig. Er lässt das Volk nicht gehen. Fünfzehnter geh morgen früh zum Pharao am Nil. Nimm den Stock mit, der eine Schlange war. Sechzehnter sag ihm, Jahwe hat mich geschickt. Lass mein Volk gehen. Sie sollen mich in der Wüste ehren. Aber du hast nicht gehört. Siebzehnter Jahwe sagt, jetzt erkennst du mich. Ich schlage mit dem Stock auf das Wasser. Das Wasser im Nil wird zu Blut. Achtzehnter die Fische im Nil werden sterben. Der Fluss wird stinken. Die Ägypter können das Wasser nicht mehr trinken. Neunzehnter Jahwe sagte zu Mose, Aaron soll seinen Stock nehmen. Er soll seine Hand über das Wasser halten. Alles Wasser in Ägypten wird zu Blut. Zwanzigster Mose und Aaron taten das, Aaron schlug mit dem Stock auf das Wasser. Das Wasser im Nil wurde vor dem Pharao zu Blut. Einundzwanzigster die Fische starben und der Nil stank. Die Ägypter konnten das Wasser nicht trinken. Überall in Ägypten war Blut. Zweiundzwanzigster die Zauberer in Ägypten machten das Gleiche. Der Pharao blieb stur. Er hörte nicht auf Mose und Aaron. 23. Der Pharao ging einfach nach Hause. Er dachte nicht weiter darüber nach. 24. Die Ägypter gruben Löcher neben dem Nil. Sie suchten Wasser zum Trinken. Das Flusswasser war schlecht. 25. Das Unglück mit dem Nil dauerte 7 Tage lang. 26. Jahwe sagte zu Mose, geh zum Pharao. Sag ihm, lass mein Volk gehen. Sie sollen mich ehren. 27. Wenn du sie nicht gehen lässt, schicke ich Frösche. Die Frösche kommen über das ganze Land. 28. Der Nil wird voll mit Fröschen sein. Sie kommen in dein Haus und in dein Bett. Sie kommen in die Häuser deiner Diener. 29. Die Frösche krabbeln an dir hoch. Sie krabbeln an deinen Dienern und an deinem Volk hoch.